Zehntens, wie würden Sie heute und damals Ihr persönliches Verhältnis zur MPD beschreiben? Hat es sich gewandelt und wenn ja, warum? Die NPD ist eine Partei mit vielen Gesichtern, was vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass sie ja seit Beginn ihrer Existenz auch immer zu einem Schlingerkurs gezwungen war. Die NPD der 80er Jahre ist mit der Partei von heute auch nicht mehr zu vergleichen. Die damalige Partei hat in erheblichem Maße zur Radikalisierung der Szene beigetragen und viele radikale Entwicklungen dadurch befördert, dass sie sie versucht hat zu verhindern. Selbst Michael Kühn hatte die Idee zur Gründung seines SA-Sturm 8. Mai, nachdem ausgerechnet am 8. Mai, dem Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, ein NPD-Funktionär gegen Adolf Hitler und das Dritte Reich hetzte, was nicht nur Kühn unmöglich fand. Er verließ damals die Veranstaltung und mit ihm gingen noch andere Jugendliche, die sich nicht zuletzt aus Zorn über diesen NPD-Funktionär dann zum SA-Sturm zusammenschlossen. Über unser ganz persönliches Verhältnis zur NPD schrieb ich Anfang 2007 in einem Interview mit der Internetseite Dux et Patria. Zitat: Eine überalterte, satte, im bürgerlichen Leben der Republik verwurzelte Funktionärsklicke hatte nicht das geringste Verständnis für uns revolutionäre Heißsporne, die öffentlich erklärten, dass sie die BRD nicht reformieren, sondern abschaffen wollten. Man hatte die NPD in den 60ern gegründet und war mit ihr alt geworden. Alles war zum Ritual erstarrt, besonders die ewige Distanzierung vom Dritten Reich und vom Nationalsozialismus. Und in diese bierselige, systemkonforme Runde von Pseudorevolutionären platzten wir mit Straßenaktionen, Aufmärschen und ständiger Medienpräsenz. Wir benutzten eine ans Dritte Reich erinnernde Symbolik und hatten einen Chef, der seine Reden mit dem Satz begann: Ich war, bin und bleibe Nationalsozialist. Es gab ja insgesamt viel weniger rechtes Potenzial, aber was es gab, besonders unter der Jugend, strömte zu uns. Und so war die Fortsetzung unseres Kurses auch die Antwort auf die Beschimpfungen durch die NPD. Durch ihre Anbiederung ans System stand die Partei für uns ganz klar auf der Feindseite, genau wie alle anderen konservativen Kräfte, die sich unter dem Begriff Reaktion subsumieren ließen. Nicht der einzelne Kamerad oder die einzelne Kameradin, wohl aber die NPD als nationaldemokratische Organisation war damals Feindorganisation. Nachfrage: Sind bzw. waren Sie nun Mitglied der NPD oder nicht? Haben Sie die NPD jemals unterstützt oder unterstützen Sie sie heute? Ich finde nicht alles schlecht, was die NPD macht. Gute und langjährige Kameraden von mir sind Mitglieder dieser Partei. Ich kann mir die Unterstützung einzelner Projekte oder Initiativen der Partei gut vorstellen, vor allem aber die Zusammenarbeit mit einzelnen Personen. Insgesamt jedoch ist dieser Verein nicht der meine und die alten Vorbehalte bekommen durch das Verhalten der Partei in Krisensituationen immer mal wieder neue Nahrung, wenn die Parteioberen zum Beispiel immer wieder von der besonderen Verantwortung der NPD gegenüber der Frontgeneration sprechen. Das war Originalton Holger Apfel. Sie aber keinen Finger rührten, als Rittergottsträger Otto Ries in Not geriet, der die Partei oft genug unterstützt hatte, sogar durch eine Wahlkandidatur im hohen Alter für die hessischen Kommunalwahlen, dann sind die Partei und ihre Vertreter unglaubwürdig. Die selbstgemachten Skandale innerhalb der Partei sind legendär und es herrscht ein Hauen und ein Stechen hinter den Kulissen. Alles in allem keine Atmosphäre, in der ich politisch arbeiten möchte. Die NPD-Mitglieder sollten froh sein, dass der deutsche Gruß verboten ist, denn seinem Gegenüber die waffenlose Hand zu zeigen, ist nicht der passende Gruß innerhalb einer Partei, in der allzu viele den Dolch im Gewande führen, oft natürlich durch eingeschleuste V-Leute initiiert oder inspiriert.